Marshal Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, inspizierte die Vorpostenbasis der Insel Kalli und die Verteidigungstruppe der Insel Changse am südlichen Ende des Südwestfront-Wassergebietes. Ihn begleiteten der Vizemarschall der koreanischen Volksarmee Fang Byung-so, Leiter der politischen Hauptverwaltung der koreanischen Volksarmee und die verantwortlichen Kader der Armee. Durch die wilden Meereswellen fuhr Kim Jong-un zuerst zur Vorpostenbasis der Insel Kalli am südlichen Ende des Südwestfront-Wassergebietes, von der es bis zur Insel Yeonpyeong, wo die Truppen der südkoreanischen Armee stationieren, nur ein Katzensprung ist. Bei der Besichtigung des Schlafraums, des Erziehungskabinetts, der Kantine und der Treibhäuser bemerkte er, die Offiziere sollten sich mit dem Gefühl der Eltern, wie die köstlichen Speisen zuerst ihren Kindern anbieten und sich am kalten Tag Sorge um diese machen, um die Soldaten warmherzig kümmern. Man solle die Fürsorgen der Partei zur Geltung bringen, damit die Armeeangehörigen ein wohlhabendes Leben führen könnten. Dann gab er einen wertvollen Hinweis auf die Verbesserung des Lebens der Armeeangehörigen der Insel und erwies ihnen große Wohltat. Kim Jong-un stieg auf den steilen Hügel und suchte die Wartestelle auf. Von dort aus blickte er auf die Insel Yeonpyeong, informierte sich dabei über die Verteilung der Kräfte und Kriegsrüstungen der Feinde und ihre Lage und machte sich mit den in der neu organisierten Vorpostenbasis der Insel Kalli stationierten Kräften und Ausrüstungen der koreanischen Volksarmee und mit dem Frontseewachtdienst der Truppen des 4. Korps gründlich vertraut. Nachdem er vom Artillerieabteilungsleiter Park Jong-chun den Bericht über die Missionen der Artillerietruppen der Südwestfront einschließlich der Vorpostenbasis der Insel Kalli für den Angriff auf die Objekte der Insel Yeonpyeong hörte, billigte er das Kampfdokument mit dem neuen Plan für den Feuerangriff auf die Insel Yeonpyeong. Bei der Besichtigung der Kampfstellungen sagte Kim Jong-un, die Kampfstellungen der Vorpostenbasis der Insel Kalli seien im Einklang mit dem Operationsvorhaben des obersten Kommandos herrlich gestaltet worden. Er sei mit allem zufrieden. Dann legte er die programmatischen Aufgaben für die Verstärkung der Kampfbereitschaft und Kampfkraft der Vorpostenbasis der Insel Kalli. Er wies darauf hin, künftig die Küstenbarriere noch stabiler zu errichten, das Überwachungssystem zu vervollständigen, den Wachdienst auf der Insel zu verstärken, die neue originelle Inselartillerie-Taktik einzuführen, konsequente Maßnahmen zur einwandfreien Kommandoverbindung für Artillerieangriff zu ergreifen und durch die optimale Kooperation mit den Verteidigungstruppen der benachbarten Inseln beim Feuerangriff und deren richtige Leitung die Einheitlichkeit, Reihenfolge und Schnelligkeit des Feuerangriffs auf die feindlichen Objekte zuverlässig zu sichern. Er äußerte die Erwartung und Überzeugung, dass die Offiziere und Soldaten der Vorpostenbasis der Insel Kalli stets mit dem Bewusstsein, dass ihre lieben Eltern und Geschwistern hinter der Insel Kalli, einer Insel des kostbaren Heimatlandes sind, ihren Posten am südlichen Ende des Südwestfront-Wassergebietes des sozialistischen Vaterlandes mit dem Leben verteidigen werden. Bei der Rückkehr von der Vorpostenbasis machte Kim Jong-un einen Abstecher zur Verteidigungstruppe der Insel Changse, die mit der Legende über die Songun-Revolution der Partei der Arbeit Koreas wohlbekannt ist. Er erwiderte winkend den stürmischen Jubel der Armeeangehörigen und der Familien der Offiziere und drückte dabei jedem Kind die Hand. Da erkannte er das Kind Chung Hang-myung und meinte dabei, der Tag, an dem er das nur 6 Monate alte Baby in den Armen gehalten habe, scheine gestern zu sein. Inzwischen sei es sehr groß geworden. Dabei strich er dem Kind liebevoll über die Wangen und sah mit einem hellen Lächeln die Bilder, die die Tochter des Kommandeurs der Verteidigungstruppe gemalt hatte. Beim Rundgang durch den Schlafraum, das Erziehungskabinett, den Weich- und Baderaum, die Kantine, das Treibhaus und die Viehställe der Verteidigungstruppe kümmerte er sich mit dem Gefühl des leiblichen Vaters um das Leben der Armeeangehörigen. Die Verbesserung des Lebens der Soldaten, so Kim Jong-un, bedeutet die Kampfbereitschaft. Wie er wiederholt betone, sollten die Offiziere mit dem Bewusstsein, dass sie den Soldaten dienen sollten, für diese aufopferungsvoll arbeiten. Wenn sich die Offiziere mit aller Sorgfalt um die Soldaten kümmern, empfinden die Soldaten keine Kälte. und wenn die Offiziere, die den Soldaten die Liebe der leiblichen Eltern erweisen, in der Nähe seien, empfinden die Soldaten auch im Frontwassergebiet nahe der feindlichen Stellung keine Angst. Er erkundigte sich nach dem rückwärtigen Dienst für die Soldaten, sprach dabei, dass auch diese Verteidigungstruppe dem Fischfang große Bedeutung beimessen solle und ließ der Truppe große Fürsorge für alle Generationen angedeihen. Weiter hob er hervor, die Konfrontation mit den Feinden sei die Konfrontation mit dem Waffengewalt und die von Ideologie und Credo. Um die Soldaten der Verteidigungstruppe zu den Personen mit der stärksten Geisteskraft, die bis zum Tod ihrem revolutionären Credo treu bleiben, dem Verteidigung des Sozialismus, die an der vordersten Front des Klassenkampfes stehen, und den tapferen Kämpfern für die Wiedervereinigung des Vaterlandes zuverlässig heranzubilden, solle man sie ideologisch gut vorbereiten. Man solle dafür sorgen, dass die Armeeangehörigen mittels des Computerdatenübertragungssystems täglich die Stimme der Partei hören und sich verschiedene allgemeine Kenntnisse aneignen. Ihnen sollten mehr notwendige Lektüren und Erziehungsmaterialien zur Verfügung gestellt werden, damit die Atmosphäre des Lernens wie bei den antijapanischen Partisanen hergestellt werde. Man solle alle Kräfte dafür einsetzen, die Soldaten zu den allseitig entwickelten Personen zu entwickeln, die umfassende Kenntnisse und hohes kulturelles Niveau haben. Kim Jong-un überblickte voller Genugtuung die Landschaft der Verteidigungstruppe der Insel Zhangji und sagte dabei voller Freude, es sei malerisch schön, die Umgebung sei ganz herrlich gestaltet worden. Die Truppe gehe mit der Kaserne und den Wohnhäusern, die ihr die Partei geschenkt habe, sorgfältig um. Mit großer Zufriedenheit sprach er, bei seinem Rundgang durch die Verteidigungstruppe im August 2012 habe er darauf hingewiesen, viele Bäume und bodenbedeckende Pflanzen, die dem Klima und der Natur der Insel passen, anzupflanzen und dadurch die Insel mit einem grünen Wald zu bedecken. Inzwischen habe man viele Bäume gepflanzt und die Insel Zhangji habe ein völlig neues Aussehen angenommen. Die Insel, die wegen der leeren Böden rötlich ausgesehen habe, sei eine grüne Insel geworden. Nachdem Kim Jong-un an der Wartestelle einen ausführlichen Bericht über die feindliche Lage und die Kampfmission der Verteidigungstruppe hörte, besichtigte er die Feuerstellungen und informierte sich über die regelmäßige Einsatzbereitschaft der Waffen und kampf- und technischen Ausrüstungen. Er unterstrich, die Verteidigungstruppe gehe mit den Kampfausrüstungen einschließlich der Geschütze stets sorgfältig um. Die Verteidigungstruppe, die im ganzen Land wohl bekannt sei, sei wirklich hervorragend. Die Armeeangehörigen sollten ihre Waffen, den Kampfausrüstungen für ihre Kampfgefährten halten, mit denen sie im Krieg Leben und Tod teilen würden und sie wie ihren Augapfel pflegen und warten. Die Waffen sollten die grenzenlose Treue Ergebenheit der Armeeangehörigen zur Partei, Revolution, Vaterland und Volk und ihr reines Gewissen widerspiegeln. Die Verteidigungstruppe der Insel Zhangji habe eine sehr wichtige Mission. Dann gab er wertvolle Hinweise auf die Vervollkommnung der Kampfbereitschaft der Verteidigungstruppe. Er hob hervor, dass sich die Kommandeure mit der von der Partei dargelegten originellen Artillerietaktik konsequent ausrüsten, die Fähigkeit zur Organisation und Leitung des Feuerangriffs für echten Krieg weiter verbessern, für einen richtigen Krieg die Kampfstellungen in die Ehrenfestungen verwandeln und sie gut tarnen und sich im Einklang mit den wechselhaften Situationen und Umständen stets zum harten Feuerangriff bereithalten. Kim Jong-un gab der Erwartung und Überzeugung Ausdruck, dass die Armeeangehörigen der Verteidigungstruppe der Insel Zhangji die Songun-Revolution der Partei treu unterstützen werden, schenkte ihnen ein Fernglas und eine Maschinenpistole und ließ sich mit ihnen und den Familien der Offiziere zum Andenken fotografieren.